ob ihr auch immer wieder hingewiesen werdet auf das Ende. Ihr glaubet doch nicht so lebendig daran, dass ihr euch ernstlich darauf vorbereiten würdet. Ihr steht einem so ungewöhnlichen Ereignis gegenüber, dass euch der Glaube daran schwerfällt, weil sich etwas Ähnliches noch nicht ereignet hat, solange ihr rücklaufend die Zeit verfolgen könnet. Die einzelnen Erlösungsperioden sind so lang, und zudem ist es auch meine weise Absicht, dass ihr die Abstände von Beginn und Ende einer solchen Epoche nicht ermessen könnet, dass euch darüber jedes Wissen fehlt. Denn auch, was ihr forschungsmäßig feststellen zu können glaubt, ist keine zuverlässige Information. Es bleiben immer nur Annahmen, die unbeweisbar sind. Und so auch wird das bevorstehende Zerstörungswerk, das die Erde in ihrer Oberfläche total verändert, wohl die ganze Erde betreffen, jedoch nur von den wenigen bewusst erlebt werden, die als Stamm des neuen Menschengeschlechtes entrückt werden vor dem Untergang. Und diese werden wohl noch die alte Erde in Erinnerung behalten. Jedoch, es wird die neue Epoche so völlig anders beginnen, dass bald die Menschen sich daran gewöhnen werden und in einer völlig neuen Welt leben und ihr Denken auch gänzlich abrückt von den letzten Geschehen auf der alten Erde. Es wird sie nur wie ein Traum berühren, denn die neue Erde bietet ihnen ganz andere Probleme, weil sie geistig eingestellt sind und nur immer mir nahe zu kommen suchen. Irdische Gedanken werden von ihnen abfallen. Der Geist aber ist ungewöhnlich regsam und dadurch werden ihre Seelen eine hohe Reife erlangen, dass sie gleichsam schon ihr Erdenziel erreicht haben und mit den Bewohnern des Lichtreiches in Kontakt stehen, obwohl sie noch im irdischen Leib dahergehen. Was euch darüber berichtet wird, ist euch Menschen auf dieser Erde völlig unverständlich. Doch es entspricht der Wahrheit. Und darum wird euch immer wieder gesagt, dass die Zeit gekommen ist, wo ihr täglich auf ungewöhnliche Ereignisse euch gefasst machen könnet, weil sich zuletzt alles überstürzen wird und nur ein gewisser Reifegrad der Seele den Menschen die Kraft sichert, mit dem Kommenden fertig zu werden. Also die letzte Zeit zu überstehen in der bewussten Verbindung mit mir. Und der Sicherheit, dass ich ihnen beistehen werde, was auch kommt. Immer werden die Menschen selbst Anlass sein zu großen Geschehen jeglicher Art, auch wenn ein direkter Anlass nicht ersichtlich ist. Doch was die Seelen der Menschen benötigen, das weiß nur ich allein. Und es müssen zuletzt ungewöhnliche Ereignisse kommen, um die Menschen wach zu rütteln. Und doch sind alle jene Ereignisse geringfügig zu nennen gegen das große Werk der Zerstörung, das die Erde betreffen wird, wenn die Zeit gekommen ist, da die gesetzliche Ordnung wiederhergestellt wird nach meinem Willen. Jedoch in seinem ganzen Umfang das Zerstörungswerk übersehen werden nur die Menschen, die ich entrücken werde und vor deren Augen sich alles abspielen wird. Auch nur deshalb, dass sie die Macht ihres Gottes und Schöpfers von Ewigkeit erkennen und auch die Wahrheit meines Wortes erfahren. Doch zuvor wird noch so manches die Menschen erschrecken. Und alles hat nur den Zweck, eure Gedanken dem zuzuwenden, dem alle Macht gegeben ist und der ein jeder Mensch ausgeliefert ist. Und wahrlich, es darf ein jeder Mensch sich glücklich schätzen, den ich noch vor dem Ende abrufe, denn ihn erreichet nicht das furchtbare Gericht der Neubannung, die jedoch jeder Mensch zu erwarten hat, der nicht zu den meinen gehört. Zu denen, die ich entrücken werde von dieser Erde, wie ich es immer wieder euch ankündige. Ihr Menschen könntet auch einen solchen Vorgang nicht glauben, weil kein gleiches Geschehen zuvor nachgewiesen werden kann und weil der Mensch nichts gelten lässet, was den Naturgesetzen widerspricht. Doch der diese Naturgesetze gegeben hat, der kann sie wahrlich auch umstoßen, denn ihm ist nichts unmöglich, sonderlich dann, wenn es gilt, wieder eine Neuordnung herzustellen, um allem Geistigen die Weiterentwicklung zu gewährleisten. Darum solltet ihr alles gläubig annehmen, was durch mein Wort euch darüber berichtet wird. Ihr solltet glauben, dass mir alles möglich ist und dass ich am Ende auch meine Macht anwende, weil ich meinen Gegner außer Kraft setzen will. Denn seine Zeit ist um und er hat sie wahrlich gut genützet zum Verderben dessen, was auch mir gehört. Und um dieses geistigen Willen werde ich wieder Neuschöpfungen erstehen lassen, die das Geistige aufnehmen, das versagt hat in seiner letzten Erdenlebensprobe. Denn mir liegt ständig die Erlösung alles Geistigen am Herzen. Und ob es euch auch unmöglich ist, in allen kommenden Geschehen meine Liebe zu erkennen, einmal werdet ihr es verstehen können und dann die übergroße Liebe, Weisheit und Macht dessen anerkennen, der euch auch erretten will aus dem Abgrund, der euch aber euren freien Willen belässt, auf dass ihr vollkommen werden könnet, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Amen.